1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Pünktlich auf die Sekunde sind wir hier. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und somit können wir gemeinsam in eine neue Talk-Woche starten. Und wir starten wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Andrea. Und Andrea ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Andrea. Hallo Domian. Andrea, was ist dein Thema? Also, mir ist was total Abgefahrenes passiert. Wann? Ich war letzten Montag in Frankfurt shoppen. Aha. Und da hat mich so ein Typ angesprochen. Wo? Das war mitten in der Innenstadt, da liefen ganz viele Leute rum. Ja. Und er meinte so, ja, ich stell dir ein paar Fragen. Mhm. Und da habe ich mir nichts bei gedacht, der sah auch eigentlich ganz seriös aus und so. Und dann meinte er, ah, du bist spontan. Ich so, ja. Und dann kamen noch so ein paar andere Sachen und dann meinte er so, welche Farbe hat deine Unterwäsche? Ich so, schwarz. Und er so, kannst du das beweisen? Ich so, ja klar kann ich das beweisen. So irgendwie aus so einem Reflex heraus. Das war aber schon gewagt, ne? Gewagt geantwortet. Ja, genau. Und im Nachhinein, also ihr befandet euch mitten auf einer in einer Fußgängerzone auf der Straße. Genau, in Frankfurt, da komme ich nicht her, da war ich halt shoppen. Ja. Also kann ich umsonst mit meinem Semesterticket hinfahren. Ich tingle öfter mal durch die Gegend. Ja, so, und kannst du das beweisen? Sagst du, ja, ich kann beweisen, welche Farbe meine Unterhose hat. Ja, genau, aus so einem Reflex heraus halt. Und dann? Ja, dann habe ich irgendwie auch so irgendwie gedacht, so, worauf will der jetzt hinaus? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich war da überhaupt nicht zurechnungsfähig, war halt irgendwie beim Shoppen. Spätestens in dem Moment hätte ich das auch geglaubt oder gedacht, auf was will der hinaus? Ja, ich war total nicht mehr zurechnungsfähig. Ich war da auch schon irgendwie 2 Stunden unterwegs. Also manchmal gerate ich in so einen Shoppingrausch, das muss ich mal dazu sagen. Ja. Naja, also irgendwie. Erzähl weiter. er meinte dann so, ja, es geht irgendwie um Folgendes. Ich studiere hier in Frankfurt Ethnologie und er sagte auch seinen Namen, aber den habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Mhm. Und auch irgendwie danach nicht, konnte mich nicht mehr dran erinnern. Und wir machen gerade. Er war nur einer. Mhm. Wir machen gerade irgendwie eine Befragung zum Thema irgendwie Spontanität und Körperinszenierung. Aha. Und es geht darum, würdest du das jetzt wirklich machen? Ja. Und also seine letzte Frage war halt irgendwie, ob ich halt irgendwie meine Unterwäsche zeigen würde. Ja, hast du es wirklich gemacht? Da habe ich gesagt, ja, und ich habe das auch gemacht. Du hast ja gesagt und du hast es gemacht? Ja. Wo hast du es gemacht? Auf der Straße? Nein. Sondern? Also da habe ich irgendwie auch angefangen zu fragen, ja, wie meinst du das jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Und er so, ja, irgendwie, wo du bist. Also wenn er jetzt gesagt hätte, wir gehen jetzt um die Ecke in irgendein Haus, da wäre ich nicht mitgegangen. Ja, ja. Aber es war halt so belebt. Da hat man sich irgendwie so sicher gefühlt, so unter den ganzen Menschen auch. Ja. Und dann meinte er so, ja, irgendwie, wo du willst. Und habe ich gesagt, ja, ich war da gerade in so einem Klamottenladen drin. Mhm. Da ist eine Umkleidekabine, weil ich wollte jetzt auch nicht mich da mitten in der Stadt ausziehen. Mhm. Ja, und dann sind wir irgendwie halt dahin und ich hatte mir so ein paar Klamotten geschnappt, die ich vorher schon irgendwie im Auge hatte, damit das nicht ganz so auffällig ist. Ja. Und dann bin ich halt in die Umkleidekabine rein und habe mich ausgezogen und er stand davor. Vor der Umkleidekabine und dann habe ich, also ich habe irgendwie auch noch so gedacht, so, hey, sollst du das jetzt wirklich machen? Aber weiß ich nicht, mich hat da irgendwas ganz Komisches geritten und ich habe irgendwie den Vorhang aufgemacht und er hat geguckt. Und was hattest du da noch an? Nur dein Slip? Meine Unterwäsche und mein BH. Dein Unterwäsche und dein BH. Genau. Vorhang aufgemacht und hast gesagt, guck, ich bin ein spontaner Typ. Ja, genau. Du bist, ich weiß nicht. Bist du wahnsinnig, Andrea? Ja, ich glaube, ich bin wahnsinnig. Ich gehe mal davon aus, so wie du es gerade geschildert hast, dass das ein absoluter Fake war und der natürlich nicht von der Universität kam. Oder? Ja, dann hätte er sich ja irgendwas aufgeschrieben oder er wäre mit jemandem zusammen, mit einer Frau, wahrscheinlich hätte er es zusammen mit einer Frau dann gemacht, wenn er schon eine Frau anspricht und hätte sich Notizen gemacht. Das ist das, was mich im Nachhinein total stutzig gemacht hat und weswegen ich mir echt Vorwürfe mache. Ich dir auch. Das ist eine ganze Zeit lang nicht mehr bei mir auf dem Schirm gewesen. Weißt du, warum ich, das klingt ja ein bisschen witzig und lustig, aber du hättest ja auch irgendwie in eine Gefahrensituation kommen können. Ja. Wahrscheinlich war es nur ein Spinner. ein Voyeur. Und du bist ihm auf den Leim gegangen. Aber es hätte auch irgendwie anders ausgehen können. Mensch! Andrea, was studierst du denn? Pädagogik. Auch noch Pädagogik. Hat ja ein bisschen was mit Psychologie auch zu tun. Ja, das hatte ich mal zu dem Fall. Jetzt ziehe ich ja die ganzen armen Pädagogik. Nein, die sind ja sonst alle ganz super. Nur Andrea hat heute mal, oder wann das jetzt war, neulich einen Blackout. Genau. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe keine Ahnung. Wie lange hat der dich denn so angeguckt? Ja, es war so 10 Sekunden. Und dann ist er abgehauen, oder wie? Nee, dann meinte er noch so, ja, willst du die Unterwäsche jetzt auch noch ausziehen? Und dann war ich irgendwie schon so ein bisschen entsetzt. Das war, glaube ich, irgendwie so meine persönliche Grenze oder sowas. Oder warst du doch kurz davor, die auch auszuziehen? Nee. Aber er hat es versucht, ne? Er hat es versucht. Das ist ja krass. Das ist das, was mich im Nachhinein irgendwie alles so, weiß ich nicht, so gewundert hat. Hast du tief in dir, jetzt sag mal ehrlich, so zwischen uns beiden, eine exhibitionistische Ader, Neigung? Das kann sein, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie in letzter Zeit, da gehe ich irgendwie so ganz krass an meine Grenzen und teste immer mehr so Sachen aus, so manchmal. Das ist natürlich auch sehr perfide und gemein, jemanden zu fragen, bist du ein spontaner Typ? Weil natürlich jeder will cool wirken und sagt, na klar, bin ich ein spontaner Typ. Genau, das war seine ganze Rhetorik. Das war auch keine Frage. Das war praktisch eine Aufforderung. Hier, stell dir jetzt ein paar Fragen und dann, du bist spontan. Habe ich gesagt, ja. Und so lauter harmlose Sachen. Ich sagen, ich bin null spontan. Mich muss man zum Jagen tragen, hätte zu sagen müssen. Dann hätte er dich wahrscheinlich schon in Ruhe gelassen. Das ist ja eine abgefahrene Masche. Aber offensichtlich war das eine harmlose Geschichte. Aber wie gesagt, es hätte auch irgendwie sich verkomplizieren können und schlimmer sein können. Auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also das war auf jeden Fall eine Lehre. Andrea, wenn ich demnächst fremde Männer anspreche, nicht mitgehen, nichts annehmen, einfach weitergehen. Ne, genau, ich wollte gerade sagen, ich möchte mal andere Mädels, die da irgendwie in Frankfurt gerade unterwegs sind, mal warnen. Also irgendwie, weiß ich nicht, also entweder, dass die sich den Namen merken und irgendwie danach wirklich an der Uni anrufen und fragen, ob dieser Typ da studiert. Ach, nie im Leben. Nie im Leben. Es entbehrte auch irgendwie jeder wissenschaftlichen Logik, wenn ich so im Nachhinein irgendwie überlege, was er mir erzählt hat. Ja, also, der hätte irgendwelche Sachen sich aufgeschrieben, die hätten das zu zweit gemacht oder wie auch immer. Er hätte einen Ausweis vorlegen müssen von der Uni, dass er das macht oder irgendein Schreiben, hat er alles nicht getan. Genau, danach meinte er halt irgendwie, dann ist er irgendwann weg und meinte so, ja, ich muss das jetzt mal aufschreiben. Natürlich, der ist jetzt dann in die nächste Toilette gegangen und wir wissen, was er da gemacht hat. Nein. Ja, wir müssen es so klar ausdrücken. Also demnächst. Da wollte ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Jetzt. Andrea, das nächste Mal nicht mehr sich von fremden Männern ansprechen lassen. Ne? Ja, ist klar. Mann, mag ich auch normalerweise nicht. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Ich weiß auch nicht, an dem Tag war ich irgendwie komisch drauf. Wollen wir froh sein, dass es gut ausgegangen ist. Und die Warnung an die Mädels in Frankfurt, da treibt sich so ein Typ rum. Danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Andrea. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Telefonnummer, freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir sind live hier bei 1 Live, wie immer nachts und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt ja anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne sprechen wollt. Ingmar, 27, guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja, Ingmar, schöner Name. Ja. Um was geht's? Ja, also ich habe folgendes Problem. Ich bin hin und her gerissen. Ich stehe auf Männer und auf Frauen. Ja, ist ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Ja, grundsätzlich nicht. Nur das Problem ist einfach, ich komme damit nicht klar. Du sollst dich ja nicht für ein Geschlecht entscheiden, sondern irgendwann mal für einen Menschen. Ja, das ist leicht gesagt. Nur ich finde halt, ich kann auch mit keinem drüber reden. So, meine Freunde, die, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also du lebst eigentlich heterosexuell. Offiziell. Ich weiß selber nicht, ich bin da hin und her gerissen. Nein, ich meine so vor deinen Freunden. Vor deinen Freunden bist du ein Heteromann. Ah nee, die Freunde habe ich ja leider nicht mehr. Du hast gar keine Freunde? Deswegen, das ist das Problem. Weswegen? Weil du das gesagt hast, dass du auf Männer stehst? Ja, weil ich mich ihnen gegenüber offen... Gezeigt hast. Ich wollte ehrlich sein zu meinen Freunden. Hattest du denn schon mal Sex mit einem Mann? Nee, ich hatte noch überhaupt keinen Sex. Überhaupt noch keinen Sex, auch nicht mit einer Frau. Und ich möchte auch keinen Sex mit einem Mann und ich möchte auch irgendwie keinen Sex mit einer Frau. Also okay, dann ist das Problem aber anders geschichtet, als ich bin bisexuell und weiß nicht, damit umzugehen. Wenn du sagst, ich will überhaupt gar keinen Sex haben, warum nicht? Ja, wie soll ich das sagen? Also bei Frauen stehe ich halt auf die Figur bei der Frau in der Hinsicht auf Brüste, so gesagt, und auf Männer halt bezogen, ja, das Geschlecht. Ja. Und nun bist du ja 27. Ja. Warst du denn schon mal verliebt? In ja, ich war verliebt. In eine Frau oder in einen Mann? In einen Freund von mir. In einen Freund von dir. Und dem hast du das gesagt? Ja, dem David. Also ich habe ihm das gesagt und der war auch in meiner Clique. Ja. Und den fand ich halt schon immer ganz, ganz reizend, so gesagt. Warst du scharf auf den oder warst du verliebt in den? Großer Unterschied. Ja, das ist wieder die Sache mit dem Sex, ob ich jetzt scharf fand oder ob ich also war lieber verliebt. Da waren Gefühle. Da waren Gefühle schon, ja. Auch noch nie Sex mit einer Frau gehabt. Ich frage es nur noch mal, ich hatte es schon verstanden gerade. Was machst du so im Leben? Bist du Student oder was? Ich bin Sozialhelfer. Sozialhelfer? Ich arbeite in einem Jugendtreff. Also bist viel mit Menschen in Kontakt? Und ja, doch schon. Eigentlich so in so einer Szene, wo man locker miteinander umgeht? Ja, klar. Seit wann weißt du das denn, oder ist dir das klar, oder ist es dir nicht so ganz klar, was mit deiner Sexualität los ist? Seit wann denkst du darüber so problematisch nach? Also, dass die Sache mit meinen Freunden, dass sie sich von mir abgegrenzt haben, das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Und das habe ich so vor einem Jahr rausgefunden, obwohl ich mir mal selber die Frage gestellt habe, was willst du eigentlich? Willst du irgendwie... Was hast du denn deinen Freunden über dich erzählt? Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe erst klein angefangen. Ich habe es halt David erzählt, dass ich mir nicht sicher bin. Und ich habe erst über meine Probleme mit ihm gesprochen. Das hat er auch alles noch verstanden. Nur, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, dass ich dann einfach mal den Mut genommen habe und ihm dann halt meine Gefühle ausgeschüttet habe. Da hat er dann halt komplett dicht gemacht. Ja. Wie viele Freunde haben sich denn von dir abgewandt? Ja, die ganze Clique. Wie viele sind das? Wie viele sind das? 20 Leute. 20 Leute? Ja, das steht hier dann auch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Niemals. 20 Leute, wenn in den Kreisen, du bist Sozialarbeiter, in den Kreisen, in denen du verkehrst, wenden sich nicht 20 Leute ab, weil die erfahren, dass du eventuell bisexuell oder schwul seist. Niemals. Ja. Glaube ich nicht. Das ist das Problem. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Auch nicht. Wie merkst du das denn, dass die sich abgewandt haben angeblich? Ja, ich denke mal, dass David dann direkt hingegangen ist zu einem anderen. Sprich doch mal irgendjemand an. Frag, was los ist. Nein, also niemals, Ingmar. Niemals. Da ist irgendwas anderes im Busch. Das gibt's nicht. Das glaube ich nicht. Vor allen Dingen in dem Milieu, in dem du lebst, sind die Leute in der Regel relativ locker. Ja, das verbinde ich ja überhaupt nicht miteinander. Ich bin zum Beispiel auch für Arbeit ein ganz anderer Mensch. Also, das sind zwei verschiedene Sachen. Okay, lass mir das mal. Ich greife mal was auf, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ich will eigentlich überhaupt gar keinen Sex. Warum nicht? Nee, weil ich mir unschlüssig bin, weil ich Angst habe, irgendwas falsch zu machen. Na, dann mach doch einfach mal was. Man kann nur, indem man... Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nur da, wo es sich demnächst ergibt. Man kann nur wissen, ob etwas richtig ist oder ob etwas für einen ist, indem man es tut, indem man eine Erfahrung sammelt. Ja. Über das Nachdenken kommt man nicht weiter. Man muss handeln, man muss es tun. So, und wenn sich ja, aber die Sache mit David, dass ich habe ja schon gehandelt. Gut, das ist ja... Das war ein Fehler und ich habe halt Angst, diesen Fehler nochmal zu begehen. Ingmar, du hast jetzt eine Niederlage erlebt in Sachen Verliebtsein. Das war eine harte Niederlage. Ja, nur lieber Himmel. Meine ganzen Freunde haben sich von mir abgewendet. Ja. Und das vergisst man halt nicht so schnell. Ja. Also mit den Freunden, da bin ich ja noch skeptisch, ob das nicht noch eine andere Ursache hat. Wenn du eine Niederlage erlebst in Liebesangelegenheiten. Das waren meine Freunde, die kenne ich fast mein halbes Leben lang. Ja, umso komischer. Ja, warum sprichst du die denn nicht an und sagst, was ist los mit euch? Weil peinlich ist, in gewisser Hinsicht. Da denke ich mir auch, gut, die haben jetzt ein Bild von mir, das kannst du eh nicht mehr ändern. Und ja. Ja, dann musst du halt gegen die Peinlichkeit angehen. Wenn das Leute sind, die du ein halbes Leben kennst und wenn das einige sind, mit denen du auch eine enge Verbindung hattest, dann spricht man das erstmal an. So, das ist das eine. Jetzt aber nochmal zu dem Sex. Wenn du einmal eine Liebesniederlage erlebt hast, das ist normal, das haben wir alle. Das ist bitter, aber das ist nun mal so. Aber bei dir geht's ja auch noch um etwas anderes, nämlich, dass du dich ausprobieren willst und eine Identität findest. Was bin ich in Sachen Sexualität? Das kannst du nur finden, indem du mal was ausprobierst. Lass dich mal auf eine Sexgeschichte mit einem Mann oder mit einer Frau ein. Mach es mal einfach. Guck mal, was dann passiert. Gehst du denn so öfters auch raus oder nicht so? Ja, jetzt im Moment ja nicht mehr. Mit wem soll ich dann rausgehen? Man kann doch alleine rausgehen. Oh ja, das ist aber nicht so mein Ding. Nicht dein Ding? Nee. Also, über diesen rein praktischen Tipp hinaus kann ich dir nichts sagen. Da ich aber die Vermutung habe, dass da irgendwie noch vielleicht was anderes im Verborgenen vorzufinden ist, würde ich gerne nochmal dich jetzt gleich zurückrufen lassen von meiner Psychologin. Einverstanden? Ja. Das ist Anja und Anja würde dich gleich nochmal anrufen, Ingmar. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Wir melden uns gleich. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss. Horst ist hier. Horst ist 51. Guten Morgen, Horst. Hallo, Horst. Horst schweigt. Dann schweige ich auch mal. Moment. Vielleicht ist Horst gerade mal eben stohlen gegangen und hat den Hörer daneben gelegt. Ha! Und jetzt hat er aufgelegt. Dann machen wir mal weiter mit, ich frage meine Regie mit wem? Mit Thomas. Und Thomas ist 44. Guten Morgen, Thomas. Ja, moin, Domian. Moin, Thomas. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich bin ausgeräumt worden. Ich war mit einem Typen zusammen, hab mit dem 3 Monate in der Wohnung gelebt und komm ja eines Abends wieder zurück nach Hause und die Wohnung ist leer geräumt. Das war eure gemeinsame Wohnung? Ja. Die habt ihr euch zusammen gemietet? Ja. Und die Sachen, die da drin standen, wem gehörten die? Euch? Ja, zum größten Teil mir. Ja, wie groß war die Wohnung? 58 Quadratmeter. Ja. War das ein Kumpel von dir oder warst du mit dem Mann zusammen? Ja, ich war mit dem zusammen eigentlich. Der hat mich angemacht und da müsste ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Das ist so, dass ich also obdachlos war und dann in einer Obdachlosenunterkunft untergekommen bin und da den Jungen halt kennengelernt habe. Ach so. Und nach ein paar Monaten haben wir uns dann eine Wohnung genommen und wie gesagt, eines Abends komme ich dann zurück und... Also weg. Ach du je. Ja, alles weg. Einbauküche weg. Einbauküche auch weg? Soundanlage weg. Das heißt, er ist dann mit dem Möbelwagen vorgefahren? Ja. Woher hattest du denn die Kohle für diese ganzen Einrichtungen? Ja, die hatten wir zusammen, die Einrichtung, also die Einbauküche hatte ich geschenkt bekommen. Ach so. Mhm. Und den Rest hatten wir uns halt von dem Einrichtungsgeld, was wir bekommen haben, vom Amt gekauft. Ne? Und der Typ, wann ist das jetzt passiert? Ja, ist noch nicht so lange her, das ist das Problem. Ja, wie lange ist es denn her? 2 Monate. 2 Monate. Und der Typ ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden? Ja. Du weißt überhaupt nichts von dem? Doch, der hat noch ein paar Mal mich telefonisch terrorisiert und bedroht und ich verstehe das einfach alles nicht. Inwiefern hat er dich bedroht? Was wollte er denn noch? Warum hat er Wut auf dich? Das weiß ich halt nicht. Das ist halt mein Problem. Was hat er denn bei der Bedrohung gesagt? Ja, dass er mir die Fresse einkloppen will und all so eine Sachen. Habt ihr euch denn... muss man sagen auch, dass der hyperaktiv ist und keine Medikamente genommen hat in den letzten Monaten und dass ich davon ausgehe, dass es halt daran liegt. Ne? Ja. Hattet ihr denn vorher einen Streit? Hatten wir. Um was ging es denn da? Ja, eigentlich war das sehr banal. Wenn ich das jetzt... Also es ging darum, dass ich geguckt habe, wo man nicht gucken soll. Sagen wir das mal so. Dass du geguckt hast? Ich möchte das aus dem Grund nicht spezifizieren, weil... Scheiß drauf, ist egal. Ich habe durchs Schlüsselloch geguckt und also es ging darum, der Junge war duschen gewesen und ach so, jetzt verstehe ich erst. Das war keine intakte schwule Beziehung. Nicht so richtig. Du bist schwul? Ja. Und der Junge war es nicht? Bi, schätze ich mal. Verstehe. Wir reden immer von dem Jungen. Wie alt war denn der Mann? 19. 19. Hattet ihr denn überhaupt mal Sex miteinander? Ja. Ja, aber... Und das ist halt das Ding auch daran. Deswegen sind wir auch eigentlich zusammengekommen. Aber das war nicht so sein Ding, oder wie? Das weiß ich nicht. Das ist ja was ich halt nicht verstehe. Ja, wie wart ihr immerhin ein paar Wochen zumindest, habt ihr zusammen gewohnt? Ja. Hattet ihr da regelmäßig Sex? Ja. Ist das immer von dir ausgegangen? Nee. Von beiden. So, ja. Warum ist es denn dann schlimm, wenn man durchs Schlüsselloch guckt? Du kanntest ihn doch dann nackig. War es doch kein Geheimnis. Das weiß ich ja nicht. Das ist ja das Problem daran. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Klingt merkwürdig alles. Ja, das ist auch für mich, ich kriege das, du trink inzwischen, weil ich das nicht, ich rall das nicht. Was, du trinkst inzwischen? Ich sitze hier in einer Wohnung, die... Stopp mal, ich hab's nicht verstanden. Du trinkst inzwischen? Ja, ich sauf inzwischen, weil ich das nicht mehr gerallt kriege. Ich muss ab dem 1.11. hier raus und... Bist wieder obdachlos? Ja, und bin dann wieder obdachlos. Und das ist das Ding daran, was mich total frustriert. Verstehe. Was ich halt einfach nicht nachvollziehen kann, was ich gemacht haben soll, weil ich auch gesagt habe, lass uns auf einen Nenner kommen, damit wir wissen, was wir untereinander falsch machen. Pass mal auf, als du da durch das Schlüsselloch geguckt hast, das hat er dann irgendwie mitgekriegt, dass du das getan hast. Ja. Wie hat er sich denn dann geäußert? Sondern das ist ja das Ding daran. Aber irgendwann, und dann zwei Tage später war der betrunken und dann ist er völlig ausgerastet, Türe eingetreten und ist völlig abgedreht. Vielleicht hast du ihn da in eine Situation quasi so ein bisschen mit rein gedrückt, die er nicht wollte. Vielleicht wollte er gar kein Verhältnis mit dir haben. Kann das sein? Ich frage nur so, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich kann dir das nicht beantworten. Das ist mein Problem. Das erklärt natürlich noch nicht, dass er dir deine ganzen Sachen klaut. Das ist natürlich ein übler Vorgang, ja. Der natürlich gerade in deiner Situation schrecklich ist. Du kannst die Wohnung alleine nicht halten? Nein, weil die ist für zwei Leute bestimmt. Mhm. Und das Problem ist, ab dem 1.11. Hat sich das erledigt. Das heißt, dann liege ich wieder auf der Straße. Und du könntest nicht über deine Betreuer oder die Leute, die du noch kennst, arrangieren, dass vielleicht jemand anders da einzieht? Nee, leider nicht, weil die wollen Leute haben, die bonitätsfrei sind und so weiter. Und also der hat uns ja nur angenommen, weil der Mann auch in dem Moment sehr sozial eingestellt war und gesagt hat, okay. Also das ist eine doppelte Katastrophe. Einmal, weil der Typ dich beschissen hat, kann man sagen, dass du jetzt wieder an der Flasche hängst und dass du deine Wohnung verlierst. Ja, das ist... Hast du vorher auch schon Probleme mit Alkohol gehabt? Ja, ich war eine ganze Zeit lang sauber. Ich habe ja nicht mehr gesoffen, nichts. Und jetzt, Wie viel trinkst du denn im Moment so? Ja, so eine Flasche Jim Beam und ein paar Flaschen Bier noch dazu oder so. Heute auch schon? Ja, im Moment bin ich so bei der 20. Flasche Bier, glaube ich. Ach du lieber Himmel, dafür redest du aber noch relativ klar. Ja, das ist halt, weil ich jetzt wieder seit zwei Monaten saufe und man gewöhnt sich ja dann auch daran. Tut mir verdammt leid, was dir passiert ist, wirklich. Weil ich kann mir vorstellen, dass einen das richtig runterzieht und runterreißen kann wieder. Ich weiß auch nicht mehr langsam weiter. Thomas, wie lange bist du schon in dieser schwierigen Lage? Du bist 44 Jahre alt. Seit wann bist du obdachlos geworden? Das erste Mal mit 18. Ach, so lange schon? Ja. Hast du nie ein geregeltes, längeres Leben gehabt, mal längere Jahre? Nee, mein Problem ist halt, ich bin 8 Jahre in Haft gewesen. Warum? Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, habe ich Gott sei Dank nichts mehr mit zu tun. Es ging um Drogen? Ja. Was für Drogen? Heroin. Ja. Also hast du die ganze Palette auch hinter dir, Drogen und Alkohol? Ja, Drogen, Alkohol, ich war eigentlich auch von allem weg soweit. Ja, jetzt bin ich halt wieder ins Saufen gekommen durch die ganze Scheiße. Hast du einen Betreuer? Nein, habe ich nicht. Ach, nicht. Also es brennt an allen Ecken bei dir? Ja. Verstehe. Das tut mir verdammt leid, Thomas. Jetzt werden wir mal im Hintergrund ein bisschen überlegen, ob wir dir vielleicht zumindest einen Rat geben können. Direkt können wir ja nicht helfen, das weißt du, es ist ja eine Beratungssendung. Ja. Im Hintergrund. Beratungsstunde dann. Ich würde mir erstmal, was ich dir sagen kann, nicht weiter darüber nachgrübeln, was mit dem Typ los ist. Der ist durchgedreht und offensichtlich will der mit dir überhaupt gar nichts zu tun haben. Er hat dich beklaut. Sei froh, dass du los bist. Versuch mal, so einen Standpunkt zu kriegen. Ja, das geht aber nicht, wenn man verliebt ist. Wie soll man das? Ja, aber er hat dir ja einen so großen Schmerz zugefügt. Das sollte das Verliebtsein ja ein bisschen runterschrauben. Ja, ein bisschen. Das ist wohl wahr. Na, aber ein bisschen aber doll. Guck mal, der Typ ist dafür verantwortlich, dass du jetzt wieder dass deine Existenz wegbricht und du auf der Straße liegst. Das ist wahr, ja. Du bist dem scheißegal. Das musst du dir vor Augen halten und dann sei auch nicht mehr in den verliebt. Ja, ich weiß, das ist schwer, Aber so kann man das muss man sich immer wieder einhämmern, um da so emotional zumindest erstmal aus den Socken zu kommen. So, und wenn du sagst, du warst sehr lange trocken, dann musst du jetzt alles in Bewegung setzen, dass du wieder trocken wirst. Ja, wenn das mal so einfach ist. Ja, ich weiß. Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist besoffen in der Gosse hängen. Ist das toll? Nee. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das hast du wahrscheinlich. Ich habe da auch gar keine Lust drauf, aber ich habe im Moment keine Alternativen für mich, die ich sehe. Die Alternative wäre, dass du Hilfestellungen bekommst. Da werden wir uns jetzt mal ein bisschen schlau machen im Hintergrund. Ja. Thomas, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und schmink dir den Kerl ab. Mache ich auf jeden Fall. Ist ein Arsch, der hat dich wirklich hängen lassen. Ja, aber... Naja, ich weiß. Mann, Liebe ist ätzend. Aber um nochmal eben zu dem Vorgänger auch zu kommen, zu den Ingwer. Ja. Er sollte sich nicht so viele Gedanken darüber machen, er sollte sein Leben leben und gucken, dass er den richtigen Partner findet oder Partnerin. Absolut richtig, finde ich auch. Und absolut sich darüber keine Gedanken erstmal machen. Finde ich nett, dass du sagst, ja, finde ich auch. Ja, finde ich sehr wichtig, weil der absolut. Hörte sich auch sehr sympathisch an. Ja, Thomas, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, mach. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft an, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rosi. Rosi ist 30. Freue mich, dass sie da ist. Hallo Rosi. Ja, hallo Domian. Hallo Rosi. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist Alkohol. Bist du betroffen? Nee, ich nicht. Das ist jetzt schon meine Mutter. Und die Mutter? Ist Alkoholikerin und das schon seit ziemlich langer Zeit. Wie alt ist deine Mutter? Die ist 68, die wird jetzt 69 nächsten Monat. Und wie lange hängt sie schon an der Flasche? Also, ich weiß nicht genau, also 30 Jahre mindestens schon. 30 Jahre, das heißt, du bist so aufgewachsen mit einer alkoholkranken Mutter. Ja, richtig. Deine ganze Kindheit, alle Erinnerungen sind, Mutti ist besoffen, Mutti säuft. Ja, richtig. Seid ihr in einer Familie aufgewachsen mit Vater und... Ja, mein Vater, der ist auch ziemlich früh verstorben, auch wegen Alkohol hauptsächlich. Und gibt's Geschwister? Ja, ich habe noch zwei ältere Schwestern. Ja. Und zwei ältere Brüder. Oh, also große alles, Familie. Alles nur Halbgeschwister. Aber ihr seid alle zusammen dann bei der Mutter aufgewachsen? Ja, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das ist schon so lange her. Also ich kann mich eigentlich nur an meine Schwester erinnern. Moment mal, du bist 30 Jahre und weißt nicht, mit wem du aufgewachsen bist? Ja, doch, ich weiß das schon. Aber ich sag mal, ich bin dann auch ziemlich früh weggekommen aus meinem Elternhaus. Ach so. Also mein Vater ist 1987 verstorben, da war ich 7. Mhm. Und 2 Jahre später bin ich von meiner Mutter weggekommen, übers Gericht, ihr wurde das Sorgerecht entzogen für mich. Und bist dann im Heim aufgewachsen? Nee, zu Pflegeeltern bin ich gekommen. Ach so, und bist du dann irgendwann nochmal später zu deiner Mutter zurückgekommen? Ja, also nee, zurückgekommen nicht. Also sie hatte halt die Auflage, wenn sie halt einen Entzug machen würde oder wie auch immer, dass sie mich sofort wieder zurücknehmen könnte auch. Aber sie hat keinen Entzug gemacht? Nee, gar nicht. Und dann war erstmal der Kontakt erstmal so stillgelegt und dann, als ich dann älter wurde, dann ist der Kontakt eigentlich wieder so zustande gekommen, dass ich da hingefahren bin, dass man sich besucht hat. Und so ist es heute auch noch? Nein, das ist jetzt eigentlich nicht. Also irgendwie war das dann halt immer so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich weiß nicht, vor 10 Jahren war das, glaube ich, weil das dann halt auch so schlimm war mit dem Alkohol und da habe ich den Kontakt dann ganz abgebrochen. Mhm. Dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, du willst dir nicht helfen lassen, ich kann dir nicht helfen, es geht nicht mehr, ich will nicht mehr. Du hast schon immer wieder versucht, da ihr Tipps zu geben und sie zu bedrängen, ja, dass sie in die Klinik geht oder so. Ich bin dann auch wieder hingefahren, sag komm, jetzt lass mal alles, was war, vergessen wir jetzt und jetzt lass dir doch mal helfen und wir sind für dich da, wir helfen dir. Und dann hast du dich zurückgezogen, nachdem sie das abgeschlagen hat? Ja. Und wie ist der Kontakt heute? Ist er ganz abgerissen? Der ist jetzt seit 3 Monaten. Also jetzt stand die auf einmal bei mir auf der Arbeit vor der Tür vor 3 Monaten. So ganz plötzlich. Ja, dann wusste ich auch erstmal nicht, was machst du jetzt? Ne? Wie gehst du jetzt mit der Situation um? Und weil das waren ja 1000 Gefühle, die da in einem hochkommen. Aber die kommt zu dir zur Arbeit? Was arbeitest du? Ich bin selbstständig. Ich habe einen Imbissladen. Ein Imbissladen? Okay, dann kommt die zum Imbissladen. Da sind ja dann vielleicht auch noch andere Leute. Ja, zum Glück war in diesem Moment kein Kunde da. Ach so, und was sagte sie, warum sie da hingekommen ist? Ja, ich war erstmal so ganz verdutzt und sie guckte auch ganz komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist los, komm doch rein. Und dann habe ich auch einen Kaffee gegeben und dann hat sie halt erzählt, warum sie unterwegs war. Und hat halt so ein bisschen erzählt und hat dann noch irgendwann so erwähnt, von wegen, sie würde kein Alkohol mehr trinken seit 2004. Stimmt das? Nein. Nee. Letztendlich, warum sucht sie den Kontakt wieder? Ich weiß es nicht. Also ich habe es auch nicht danach gefragt und... Das war vor 3 Monaten, sagst du? Das war vor 3 Monaten. Und in den letzten 3 Monaten habt ihr euch dann nochmal gesehen? Ja, sie kam dann nochmal und sie kam dann auch zu mir nach Hause und ich war dann auch bei ihr. Und dann... Aber du glaubst nicht, dass sie trocken ist? Nein, auf gar keinen Fall, da komme ich jetzt noch zu. Und dann hat sie auch geholfen, so mit Wohnung streichen und was man halt so macht. Und dann irgendwann kriegte ich einen Anruf, dann kam ich mittags, hatte ich Pause von der Arbeit und da habe ich meinen AB abgehört. Ich denke, das hört sich jetzt aber komisch an. Ich denke, die hat doch was getrunken. Mhm. Und dann habe ich auch versucht zurückzurufen, dann ging sie auch nicht dran. Und irgendwann später, 2 Stunden später, habe ich sie dann erreicht. Und ja, die war total besoffen. Mhm. Und dann, ich sage, ich komme jetzt mal vorbei. Und dann bin ich da hingefahren, sie hat mir auch die Tür aufgemacht und ich weiß nicht, ich hatte so einen Schock gehabt und die war total besoffen, die hatte am Auge irgendwie, hatte die getrocknetes Blut schon gehabt und der Teppich lag auch, war auch versaut und die Brille lag da und... Also war sie gestürzt oder? Ja. Ja. Und sie hatte dich ganz stark belogen. Ja, richtig. Und ich bin dann da rein und ich sage, was ist denn hier los? Du hast ja getrunken, ich denke, du trinkst nichts mehr und dann... Ja, halt diese Ausreden und und hier, guck mal, das habe ich gemacht. Und ich sag, komm, weißt du was, lass mich in Ruhe. Und dann bin ich gegangen einfach. Was ist jetzt der Konflikt, in dem du stehst, Rosi? Ja, was ich jetzt tun soll, weil das Problem ist, jetzt liegt sie im Krankenhaus, weil sie gestürzt ist. Eine Folge dieses Sturzes, genau, die du gerade beschrieben hast. Die war am Montag bei mir und dann habe ich sie darauf angesprochen, als ich sie da besoffen in der Wohnung gefunden habe. Und dann meinte sie, ja, sie trinkt ja normalerweise nicht und das war nur an dem Tag. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, sag ich möchte das nicht, sag ich. Ich möchte nicht, dass du mich anrufst, dass du zu mir kommst oder sonst irgendwas, wenn du was getrunken hast, sag ich. Ich will das einfach nicht mehr. Ist sie denn jetzt, ist sie schwer verletzt? Die hat den Oberschenkel gebrochen, die ist operiert worden. Ah ja, das ist nicht schön, aber das wird sich dann schon wieder hoffentlich fügen. Ja, ich hatte heute noch mit ihr telefoniert auch und ich war auch am Sonntag da. Welche Gefühle hast du zu deiner Mutter überhaupt? Ja, das ist jetzt irgendwie so alles so ein bisschen Chaos, nicht? Ich meine, als das erste Mal kam... Hast du dich gefreut? Ja, sicherlich, da war alles irgendwie da. Da war auch natürlich ein bisschen Freude bei. Ne? Ja, aber es hätte auch wieder ein neuer Anfang sein können, ne? Dass sie sagt, okay, ich trinke nicht mehr, lass uns einen neuen Lebensabschnitt beginnen zusammen. Und dann bist du aber wirklich fulminant wieder enttäuscht worden von ihr, weil sie wieder säuft. Ja, genau. Und das ist alles im Prinzip wie vorher. Und sie hat dich belogen. Und sie hat mich belogen. Und sie hat dich belogen. Ja, aber ich meine, was machst du jetzt auch? Ne? Du gehst jetzt nicht hin und weil die Nachbarn hatten mir dann den Schlüssel von ihr gebracht, als sie im Krankenhaus war. Und dann, ja, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte mit dem Schlüssel. Und dann wollte ich einfach zum Krankenhaus fahren, den Schlüssel der Schwester geben, hatte der Schwester den Schlüssel schon gegeben. Und dann sagte sie, ja, da kann ich ihr erst morgen geben, die ist jetzt nicht da. Ich sage, ja, wie, wo ist die denn? Ja, die liegt gerade im OP. Ja, ich sage, wie im OP? Ja, so und so, die wird am Oberschenkel operiert, der ist gebrochen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, dann... musste ja Klamotten haben. Dann hat sie mir den Schlüssel wieder gegeben. Ja, und dann also hast du jetzt auch hast du so ein Gefühl der moralischen Verantwortung, dich jetzt ein bisschen um deine Mutter zu kümmern? Ja, ich denke mal irgendwie schon. Ne? Also als ich dann hinterher auch in die Wohnung gefahren bin. Sie hat sonst keinen? ja, meine andere Schwester, also mit der habe ich ja sehr guten Kontakt und durch mich haben wir jetzt alle drei wieder Kontakt. Also man könnte ja Folgendes machen, Rosi. Es ist deine Mutter. Sie hat wahrscheinlich 1000 Fehler in ihrem Leben gemacht und schlimme Schuld auf sich genommen. Aber nur ist sie in einer Notsituation. Vielleicht könntet ihr das so arrangieren, dass ihr eure Mutter so lange beisteht, solange sie krank ist. Und dann wirklich die Auflage, oder dann machst du die Auflage, pass auf, ich will nur weiter Kontakt mit dir haben, wenn du wirklich trocken bist. Ansonsten sind wir getrennte Leute. Ja, das habe ich ihr auch im Krankenhaus gesagt am Donnerstag. Ja. Als ich da war. Und dann was hat sie denn darauf gesagt? Ja, es war jetzt eine Leere und sie wird nichts mehr trinken. Würdest du ihr diese Chance nochmal geben? Ja, es ist schwierig, Julian, es ist sehr schwierig. Weil, wie gesagt, auch als ich in die Wohnung reinkam und dann halt der Alkohol da stand und dann, ja, war das eigentlich genauso wie früher. Wenn ich früher als Kind von der Schule kam, stand der Alkohol da. Dann habe ich dann gewartet, bis ich im Bett gehe, dann habe ich den weggeschüttet und das war jetzt genau die gleiche Situation wieder. Ja, schrecklich, schrecklich. Aber was, wenn du den Gedanken durchspielst, was für ein Gefühl hast du, wenn du dir jetzt denkst, ich lasse dich jetzt komplett alleine, ich besuche dich nicht mehr, ich kümmere mich nicht mehr um die, ich gehe auch nicht mehr ins Krankenhaus, gar nichts. Was für ein Gefühl hast du dann? Ja, dann hätte ich wahrscheinlich eher ein schlechtes Gefühl, weil sie halt auch keinen hat und der auch ganz alleine ist. Ja, wäre das dann vielleicht ein Kompromiss, was ich gerade gesagt habe, dass du dich so lange um sie kümmerst ein bisschen, bis sie wieder auf die Beine, auf den Beinen ist und aber dann auch absolut streng mit ihr bist und radikal. Entweder kein Alkohol und wir haben Kontakt oder Alkohol und ich will dich nie wiedersehen. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Ja. Das habe ich ihr am Donnerstag gesagt im Krankenhaus. Okay, aber das würde bedeuten, dass du dich, und solange sie krank ist und etwas Hilfe braucht, dass du dich um sie kümmerst. Ja, ja. Ja, klar, das mache ich jetzt sowieso. Also ich wollte jetzt am Morgen nochmal hinfahren und weil die hat ja auch die Brille kaputt gehabt, die ist jetzt fertig, die muss ich ihr dann bringen. Ja. Ich meine, sie ist wahrscheinlich so in diesem Sumpf drin, wenn sie so viele Jahre, 30 Jahre Alkoholikerin ist, ist das ja unfassbar letztendlich. Ja, und ich weiß, also ich kann sie nicht retten. Ich kann ihr da nicht helfen. Ich kann für sie da sein und aber letztendlich helfen und befreien kann ich sie nicht. Nein, retten. Kannst du nicht. Nein, das muss sie selbst machen. Das Einzige, was du kannst, ist jetzt im Moment, dass du ihr da im Krankenhaus ein bisschen zur Seite stehst und ein paar Sachen machst und sie mal besuchst. Mehr kannst du nicht machen. Danach, wenn sie wieder auf den Beinen steht, richtig, und der Bruch geheilt ist, dann muss sie alleine handeln. Vielleicht solltest du das wirklich machen, dass du dich eine Weile jetzt ein bisschen um sie kümmerst, solange sie im Krankenhaus ist. Und du hast es ja letztendlich auch schon so entschieden für dich. Du hast dir das ja auch gesagt, mit dem, dass sie danach nur eine Chance hat ohne Alkohol. Bei dir eine Chance hat. Das habe ich ihr klipp und klar gesagt. Das hat sie an dem Montag, als sie da war, auch noch gesagt. Da habe ich sie dann nach Hause gebracht, weil ich hatte dann Pause. Sag ich, komm, ich fahre dich nach Hause, brauchst du nicht zu Fuß laufen, weil ich denke mal schon, dass sie sich jetzt von dem Bruch sehr gut erholen wird, weil sie eigentlich noch sehr gut zu Fuß unterwegs ist. Weißt du, wenn du sie jetzt ganz fallen lassen würdest, so habe ich dich gerade verstanden, hättest du wahrscheinlich auch irgendwie ein schlechtes Gefühl und vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also mach es mal so. Kümmer dich, das ist wahrscheinlich gar nicht so lang, wenn der Heilungsprozess gut verläuft, dann ist sie ja bald schon wieder fit und dann kannst du hart zu ihr sein. Vielleicht weiß sie es ja auch zu schätzen, dass du dich jetzt um sie kümmerst. Vielleicht rüttelt das sie auch noch mal ein bisschen auf. Können wir ja mal hoffen, gemeinsam. Ja, ich weiß es auch nicht. Schon so lange. Ja, ich glaube. Ich kann auch mir gut vorstellen, was das für dich für ein Gefühl war, da in die Wohnung zu gehen. Und all die alten Erinnerungen kommen wieder auf. Wenn du die Alkoholflaschen und alles dafür vorfindest. Ja. Mach's mal so, wie wir es gerade besprochen haben. Ich glaube, das ist ein guter Weg, ein richtiger Weg auch. Dann kann dir hinterher keiner mehr was vorwerfen. Und du dir selbst auch nicht. Genau, dann habe ich wenigstens versucht. Genau. Alles Gute, Rosi. Ja, schönen Dank. Alles Liebe, tschüss. Mario, 34, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Mario, was geht's? Ja, also es geht darum, dass mein bester Freund am Freitagnacht seine Frau umgebracht hat. Und ja, nun quält mich natürlich die Frage, warum er das gemacht hat. Am Freitagnacht hat dein bester Freund seine Frau umgebracht? Ja. Wo ist das passiert hier in Deutschland? In der Nähe von Karlsruhe. Nähe von Karlsruhe. Ja. Wie hat er sie umgebracht? Er hat sie im Schlaf erst gewürgt und dann erstochen. Erstochen? Ja. Ist er dann geflohen? Nee, er ist dann direkt nach der Tat zur Polizei gefahren und hat sich gestellt. Du hast natürlich seitdem nicht mehr mit ihm geredet. Nein. Nee, gar nee. Keiner. Nicht von seinen Eltern oder die, keiner. Und das ist dein allerbester Freund, kann man das so sagen? Ja, ja. Wie lange seid ihr befreundet? Ich bin mit denen jetzt seit 6-7 Jahren befreundet. Und du kanntest die Frau dann natürlich auch? Das ist ja gut sogar. Was war denn? Ich hab ihn durch sie kennengelernt. Ach so. Mhm. Was hast du für eine These? Was ist da? Das ist halt die Frage. Das gibt keine These. Das ist das Problem. Hatten die Eheprobleme? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sie hatten zwar mal eine Zeit lang eine Krise gehabt, aber die haben sie bewältigt. Haben die Kinder? Drei Kinder. Drei Kinder haben die? Ja. Wie alt sind die Kinder? Der Älteste ist 8, dann nochmal 1 Jahr und 6 Wochen. Gott, oh Gott. 6 Wochen erst alt? Ja. Und er hat die Frau umgebracht? Ja. Was für eine Katastrophe. Ja. Hattet ihr denn so ein offenes Verhältnis, auch ihr beiden Männer, dass ihr wirklich so alles auch, ja, natürlich, so Eheprobleme auch besprochen habt? Ja, ich habe sogar mit ihr ein super Verhältnis gehabt. Sie hat mir auch alles erzählt. Und keine Andeutung? Keine Andeutung, gar nichts. War er besoffen, als er es gemacht hat? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das hätten sonst schon die Staatsanwaltschaft gesagt. Also du tappst oder ihr, das Umfeld, ihr tappt komplett im Dunkeln? Selbst die Eltern von ihnen sind total ratlos. Was ist er denn so für ein Typ? Du kennst ihn lange. Er ist ein impulsiver Typ. Er neigt ja schon mal zur Aggression, wenn er wütend ist. Aggression nicht, er ist impulsiv. Kann man schon sagen. Mhm. Aber das wird dann halt, das legt sich auch wieder bei ihm. Hat er die Frau mal geschlagen? Nein, nein. Hatten die ihn auf Krach miteinander? Nein, eigentlich nicht. Also alles normal? Alles ganz normal. Die sind jetzt so umgezogen, beziehungsweise wollten umziehen. Es kann sein, dass es irgendwas damit zu tun hatte, weil die haben jetzt ihre alte Wohnung gekündigt zum Ende des Monats, also letzten Monats, das war jetzt im September, und die neue ist nicht fertig geworden. Jetzt sind sie übergangsweise bei ihren Eltern, die Nachbarn, eingezogen. Die hat so im Hinterhof hat sie so eine Ferienwohnung. Und das ist in dieser Ferienwohnung auch passiert? Ja. Mhm. Du kennst sowohl ihre Eltern als auch seine Eltern? Ja, sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Und auch die alten Leute sind alle fassungslos? Ja, natürlich. Gibt es sonst noch einen engeren Freundeskreis, mit dem du dich schon besprochen hast? Ja, natürlich. Aber keiner weiß warum. Das weiß einfach niemand. Also ich stelle mir das... Es gibt für mich nur die Möglichkeit, dass er irgendwie... ich weiß nicht, dass er schizophren geworden ist. So in der Richtung, dass er von heute auf morgen oder innerhalb, weil vor allem das Extreme ist, er war um 0.40 Uhr war er bei der Polizei. Und ich weiß, dass seine Mutter noch gegen 20 Uhr bei denen kurz drüben war. Und da war alles normal. Da haben sie zu dritt mit dem großen Sohn und die beiden haben am Tisch gesessen und ein Gesellschaftsspiel gespielt. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ich stelle es mir für dich auch doppelt dramatisch vor, weil du hast jetzt einen Freund verloren und begreifst ihn nicht. Und du hast natürlich durch die Frau auch eine Freundin verloren. Ihr wart ja auch befreundet, wie du gerade gesagt hast. Richtig, richtig. Das ist ja unglaublich. Er ist selbst zur Polizei. Er ist selbst mit einem Auto. Das sind ca. 8-9 Kilometer vom Dorf bis zur Polizeistelle. Ist er mit der Tatwaffe hingefahren und hat sich gestellt. Und die Kinder waren alle in dieser Wohnung? Die Kinder waren alle in dieser Wohnung. 8 Jahre ist das Älteste. Ja. Das ist ja unfassbar. Hat er Drogen genommen? Nein, definitiv nicht. Also alles fällt flach. Es fällt alles weg. Die einzige Erklärung, die ihr so habt, ist, dass der einfach durchgedreht ist. Ja, also das ist für mich die einzige Erklärung. Zwischenzeitlich hatte ich auch schon überlegt, dass sie vielleicht ihn gebeichtet hat, dass die Kinder nicht von ihnen sind. So eine Sachen gehen einem durch den Kopf. Könnte das sein? Ich glaube es nicht. Könnte es sein, dass sie gebeichtet hat oder eher ihr auf die Spur gekommen ist, dass sie vielleicht fremdgegangen ist? Nee, glaube ich nicht. Weil dafür war sie auch nicht der Typ zu. Durch die drei Kinder war sie so eingespannt und nee, das glaube ich eigentlich nicht. Und am Abend war alles noch normal, die alles haben da zusammengesessen. Vor allem, ich habe die ganze Woche über mit ihnen. Ich habe die Woche, das Wochenende davor, Samstag war ich abends dort, Sonntag war er bei mir gewesen, haben wir noch Dart gespielt. Dann die ganze Woche über waren wir in Kontakt gewesen, keine Anzeichen. War die Polizei bei dir auch schon, hat dich befragt? Ja, ja, ja. Die hat mich heute angerufen, da musste ich hingehen zur Kripo. Die sagen ja so nichts, aber könntest du auch nicht irgendwie ein bisschen interpretieren, ob die... Nee. Das Problem ist, die wissen ja selbst nichts. Und bei euch in der Presse, da in der Gegend, steht dazu auch nichts weiter im Moment in der Zeitung? Nein, nur das, was die Staatsanwalt rausrückt. Was sie rausrücken? Ja, das sind zwei Pressemitteilungen gewesen. Das heißt, über kurz oder lang vermute ich mal, dass die werden irgendwas wissen. Also ich sag mal so, in der ersten hieß es, dass er keine Aussagen gemacht hat. Er hat zwar die Tat zugegeben, aber er hat keine Aussage dazu gemacht, warum er es getan hat. Und heute haben sie nochmal eine Pressemitteilung rausgebracht und da steht, dass sie ihn halt zum Psychiater schicken wollen. Also dass der das sich da mal annehmen soll. Das heißt also, es kann sein, dass er dort spricht oder der Psychiater stellt eine gravierende, plötzliche geistige Erkrankung fest. Ja, aber es kann nur plötzlich gewesen sein. Das ist wirklich so, weil es war nie so, dass er irgendwie mal jetzt ausfallend war und dann wieder ganz normal. Also diese Schwankung, das war bei ihm nicht der Fall. Ich denke gerade darüber nach, ich weiß es gar nicht. Kann man von einer Sekunde auf die andere? Ich habe da mit meiner Schwester gesprochen und die arbeitet im Krankenhaus und die hat gesagt, es kann durchaus sein, dass es von jetzt auf sofort so eine Art Schizophrenie kommt. Das gibt es. Eine Sekundenschizophrenie oder wie auch immer man das nennen mag. Also eine dass die Krankheit zwar immer schon in jemandem drin ist, aber dann in einem Moment ausbricht. Was für eine Tragödie für diese Familie. Ja. Für die Angehörigen, für die Eltern, für die Kinder. Genau. Sechs Wochen ist das kleinste Kind das alt. Ja. Boah. Wie geht denn das jetzt? Wer kümmert sich um die Kinder? Na, derzeit sind sie bei Verwandten untergebracht. Hm. Und ja, muss man abwarten. Bist du Patenonkel von einem Kind? Nee. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem Großen, zu dem Achtjährigen. Hm. Ja. Könnte das auf dich zukommen, dass du das Kind aufziehst? Oder wie? Ich denke mal, das wird nicht funktionieren, weil ich Single bin. Also ich würde ihn gerne nehmen, keine Frage. Ich habe auch eine Dreiraumwohnung, das ist nicht das Problem. Mhm. Aber dadurch, dass ich Single bin, denke ich mal, wird es da Probleme aber geben. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man da als Freund komplett unter Schock steht, wenn man so etwas Natürlich, man ist überfordert damit. Völlig überfordert. Weil, und vor allen Dingen, solange man da so im Nebel stochert und gar keine Vorstellung hat. Warst du denn jetzt viel bei den Großeltern und hast mit den Leuten gesprochen? Ja, ich bin direkt Samstag, wo ich es im Radio gehört habe, bin ich halt direkt dorthin gefahren. Ach, du hast es im Radio hast du es gehört? Ich habe es im Radio gehört. Ja, aber hast du ihn denn als solchen identifiziert dann? Man hat doch keinen Namen genannt im Radio. Nein, das nicht. Aber ich sag mal, das war ja auf dem Dorf bei uns. Mhm. Und wenn man sagt, in dem Dorf ist es halt passiert, mit 29 Jahren hat er eine 30-jährige Frau umgebracht und die hinterlässt drei Kinder. Verstehe, da gibt es nur eine Familie, die so... Und dann, wenn man im Videotext noch liest, dass der 8-Jährige nicht sein leibliches Kind ist, dann kann man 1 und 2 zusammenzählen, ja. Der 8-Jährige ist nicht sein leibliches Kind. Nein. Hat er dieses Kind gut behandelt? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Gar keine Frage. Also, wohin du auch denkst, es gibt irgendein Indiz, wo du denkst, da könnte man anknüpfen. Also, und wirklich, das ist wirklich so, dass ich hätte es sehen müssen, weil ich war wirklich fast jeden zweiten Tag waren wir zusammen. Mhm. Fast jeden Tag haben wir telefoniert miteinander. Aber du machst an den Abend, wo es passiert ist, an den Freitag, hat sie mich um 18 Uhr rum noch angerufen. Aber nichts, gar nichts. Aber du machst dir keine Vorwürfe? Ja, Vorwürfe nicht. Nee, kann man auch nicht in dem Fall, wie du es jetzt gerade schilderst. Ja. Ich frage mich immer, warum der nicht einfach, wenn es, sag ich mal, irgendeine Beichte war oder sonst was, warum er nicht seine sieben Sachen gepackt hat und zu mir gekommen ist. Aber ansonsten... Also da wäre die erträglichste Variante der Erklärung wäre dann noch eine spontane geistige Erkrankung. Ja, das ist... Das wäre noch die einzige, wo man sagen kann, so kann man sich's erklären. Und richtig. Alles andere wäre ganz furchtbar, wenn irgendwas anders rauskäme, vielleicht ein geheimes Doppelleben oder irgendetwas. Es gibt ja keinen Grund, warum man sowas macht. Es gibt keinen Grund. Ja, deswegen töten Menschen Menschen. Da gibt es die verrücktesten Beweggründe. Ne? Die Welt ist voll von dererlei Geschichten. Also heftig, Mario, heftig. Wirklich heftig. Da kann ich nur hoffen, dass da bald ein bisschen Licht ans Dunkel kommt für dich als Freund und für die Angehörigen. Ja. Und mein großes, großes Mitgefühl und Beileid für die Kinder. Und ja, für die Kinder, das tut mir total leid. Natürlich, natürlich. Die Kleine, die war auch jetzt, die hat ja auch einen totalen Halt verloren, 6 Wochen alt. Da glaubt man zwar, dass sie jetzt noch nicht so die Bindung hat, aber sie hat ja noch bei ihrer Mutter jeden Tag mit im Bett geschlafen. Mhm. Das fehlt ja auch alles. Mhm. Der Einjährige, der aber ganz besonders schlimm, fängt ja jetzt an, alles erstmal richtig wahrzunehmen. Und wenn auf einmal die Bezugsperson weg ist. Ja, aber ich glaube, ganz schlimm ist es für den 8-Jährigen. Das ist ganz schlimm. Das auch. Der kapiert das schon, wenn die Mama weg ist und... Ja, natürlich. Irgendwann wurde ja direkt abends auch von Notfallsorgern erzählt, was los ist. Ach, die haben dem kleinen Mann erzählt, der Papa hat die Mama erstochen? Ja. Umgebracht? Ja. Was haben die gemacht? Ja. Ob das so richtig ist? Wie hat er denn darauf reagiert, weißt du das? Also wo ich dann zu seinen Eltern gekommen bin, haben sie den runtergeholt. Da kam er erstmal auf meinen Schoß. Habe ich ihn gefragt, weil ich war ja auch ein bisschen überfordert. Hm. Habe ich ihn gefragt, wie geht's dir? Naja, geht so, ja. Eigentlich gut, ja. Er wollte dann nachmittags noch unbedingt auf den Kindergeburtstag, also so richtig realisiert hat er das auch nicht. Nein, das wird er nicht realisiert haben. Das wird wie kann man das als Achtjähriger realisieren? Ja. Mann. Ja, Mario, wie gesagt, da können wir nur hoffen, dass das bald ein bisschen was rauskommt. Ich verfolge das auch mal. Es wird sicher hier in unserer Presse dann auch mal auftauchen demnächst. Oder im Internet werde ich mal gucken. Ja. Und den Fall ein bisschen verfolgen. Wünsche ich dir alles Gute. Und vielen Dank. Da kann man ja gar nicht viel wünschen jetzt. Das ist einfach nur ein Schock, da muss man durch. Alles Gute, Mario. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Janneke ist hier. Janneke ist 29. Ja, hallo. Ist Janneke der richtige Name? Ja, genau, ist mein richtiger Name. Kenne ich nämlich nicht, deswegen frage ich. Das ist ein holländischer Name. Ah. Ja. Sehr schön. Du bist aber keine Holländerin. Nee, nur mein Name. Nein. Hm. Janneke. Ja. Nach der schlimmen Geschichte von gerade, was ist dein Thema? Ja, ich bin auch ganz erschrocken, ehrlich gesagt, nachdem ich das gehört habe. Mhm. Heftig. Mein Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Mein Thema ist Adoption. Mhm. Und zwar bin ich adoptiert worden mit 1,5. Mhm. Und das ist auch alles ganz prima. Überhaupt keine Probleme soweit. Aber ich habe jetzt nach 29 Jahren die Möglichkeit, meine Oma und meine Tante kennenzulernen und frage mich seit einigen Monaten, ob ich das Angebot wahrnehmen soll. Warum nicht deine Mutter? Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Die lebt nicht mehr. Und der Vater? Die hätte ich gerne kennengelernt. Und der Vater lebt auch nicht mehr? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Keine Ahnung. Und du hättest jetzt die Möglichkeit, die Tante, also die Schwester von deiner Mutter? Nee, die Schwester von meinem Vater. Ach so. Und die Oma, ist denn das die Mutter von deiner Mutter? Die Mutter von meinem Vater auch. Ach so. Genau. Die leben wohl zusammen und die haben sich vor einiger Zeit mal an die Stelle gewandt, die Vermittlung gemacht hat von der anonymen Adoption und haben gesagt, ja, also wenn ich Interesse hätte... Sie hätten Interesse, mich mal kennenzulernen. Hast du mit denen schon telefoniert? Nein. Nee, ich habe jetzt nur einfach die Offerte, also das Angebot, die kennenzulernen und die können, kann mir das überlegen. Die könnten dir ja auch dann einiges über den Vater erzählen. Könnten sie, ja. Könnten sie. Mhm. Sogar sehr viel. Ja, und halt auch vielleicht auch über meine Mutter, ne? Natürlich, ja. Wie bist du bei deinen Pflegeeltern gut aufgewachsen? Adoptiveltern. Adoptiveltern, ja. Unterschied. Ja, ich weiß. Ja, nee. Ja, doch, auf jeden Fall, klar. Ich hatte. Also das ist für dich Mama und Papa, die ja, beiden. Ja, klar, das sind meine Eltern, ja. Wissen die jetzt von dieser Offerte? Ja, genau. Also die Dame von der Diakonie hat sich halt an meine Eltern gewandt und gesagt, wenn sie möchten, können sie das weitergeben an mich. Und also das wird dann ja nochmal gefiltert durch die Eltern. Ach so, das wird nochmal gefiltert. Ach so, also, die könnten das zurückhalten, selbst du als erwachsene Frau, dir könnte man das enthalten sozusagen. Ja, dadurch, dass es ja nicht so auf so einem bürokratischen Weg ging, sondern halt der Kontakt zu dieser Frau, die auch schon lange in Rente ist, halt da ist, hat sie halt auf dem persönlichen Weg meine Eltern angesprochen und gesagt. Ach so. Gut, und die haben es dir weitergegeben. Genau. Und jetzt bist du hin und her gerissen. Ja, absolut. Schon seit einigen Monaten. Jetzt Anfang des Jahres kam schon das Angebot und ich überlege die ganze Zeit. Und wie alt warst du, als deine Eltern dir gesagt haben, dass sie nicht deine Eltern sind? Eigentlich schon immer. Immer? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es nicht gewusst hätte. Und kannst du dich erinnern, dass du vielleicht so als du Kind warst oder als Jugendliche vielleicht angefangen hast, doch so ein bisschen zu grübeln? Ja. Was sind eigentlich so meine Wurzeln? Wo? Ja, das schon. Immer. Also das kam, glaube ich, schon ganz früh bei mir, dass ich meine Eltern immer ausgequetscht habe. Was war da? Warum? Immer Neugierde. Absolut, ja. Finde ich auch, glaube ich, ist normal, ne? Ist wahrscheinlich bei den meisten so. Also ich habe ein bisschen Kontakt auch zu anderen Adoptivkindern, damals durch diese Gruppen, die es dann da gab. Und ich glaube, das ist hauptsächlich bei Mädchen so. Ach so, bei Jungs nicht ja. so? Ja, ich weiß nicht, also in dieser Konstellation, die ich kenne, war es oft so, dass die Jungs gesagt haben, ist mir egal. Mhm. Und die Mädchen wollten immer wissen, was ist da. Also ich kann das verstehen. Ich glaube, ich würde auch sehr, sehr neugierig sein und wissen wollen, woher komme ich, was sind das für Menschen, aus welchen Zusammenhängen komme ich und so weiter. was spricht denn dagegen, dass du Kontakt zu der Oma und der Tante aufnimmst? Also ich glaube, meine größte Sorge ist, dass das total schrecklich wird für mich und ich eigentlich nur wahrscheinlich total, also die ganze Zeit total traurig sein werde darüber. Lass mich kurz zwischenfragen. Ja. Was könnte schrecklich werden? Das stelle ich mir auch dann die Frage die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich denke so zu einer Mutter, ne? Da hätte ich auf jeden Fall das Interesse, hätte ich auch nicht lange überlegt, glaube ich, und hätte gesagt, mache ich auf jeden Fall. Aber so Oma und Tante, weiß nicht, das ist, keine Ahnung. Ich denke auch immer so, wenn ich die mal kennenlerne, dann gibt's ja kein Zurück mehr. Jetzt kann man sich ja noch so sein, hat man so sein Konstrukt, ne? Und dann plötzlich ist es... Ja, also ein Zurück gibt es schon. Ja. Also ich habe so viele Geschichten schon gehört, wo Leute dann einmal Kontakt hatten und dann war es das auch, weil sie keine Lust hatten. Nee, ich meine jetzt auch nicht, dass dann, das würde ich zum Beispiel, da hätte ich überhaupt kein Interesse dran, dass dann regelmäßiger Kontakt entstehen würde. Weiß man nicht. Ja, okay, weiß man nicht. Hast du Angst, vielleicht auch Dinge zu erfahren, die dir vielleicht wehtun könnten oder dich verletzen könnten? Dass aber die Dinge hättest du auch über deine Mutter erfahren können. Wenn es jetzt deine Mutter wäre. Ja, wahrscheinlich wäre es dann noch viel schrecklicher oder sowas, weil die Person ja noch viel näher dran war. Genau. Also es kann sein, du sagst, du hast dir so ein Konstrukt zusammengedacht. Ja. Irgendeine Fantasie. Ja, klar. Und das bricht natürlich jetzt zusammen. Da kommt knallharte Realität. Ja. Und dann frage ich mich natürlich, warum wollen die mich eigentlich kennenlernen? Und warum jetzt? Genau. Ne, und warum jetzt? Warum nicht schon vor 10 Jahren oder so? Ja, stimmt. Nochmal zu dem Vater. Was weißt du über den Vater? Eigentlich nicht viel. Also ich weiß, dass er halt noch lebt, aber dass er auch wohl keinen Kontakt zu seiner Mutter hat. Ach so, der hat auch keinen Kontakt zur Mutter. Nee. Das heißt, du könntest nicht... Also das geht nicht über den Vater, diese ganze Anfrage. Also du hättest nicht die Chance, über diese Oma an deinen Vater heranzukommen. Mhm. Was ja auch interessant ist. Ja, aber da hätte ich zum Beispiel auch kein Interesse dran, so, weil ich halt, also das, was ich halt weiß, ist, dass er halt immer noch drogenabhängig ist und halt so, ne, wie das dann so ist, denke ich mal, ein ganz anderes Leben führt. Ach so, also da kein Bock drauf auf den. Ich denke auch nicht, dass er da Interesse dran hätte. Also, wäre das was anders, wenn diese Oma die Mutter von deiner Mutter wäre? Ich glaube ja. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich keine Ahnung, warum, aber irgendwie... Kennt denn diese Oma deine Mutter überhaupt gut? Hat die gut gekannt? Also die haben irgendwie ein Jahr nach meiner Geburt, also war ich auch schon nicht mehr bei denen, geheiratet. Also ich denke schon, dass die waren wohl auch länger zusammen. Ah ja, dann wird sie Bescheid wissen. Ja. Schwieriges Problem, Janneke. Und was ich halt noch die Frage stelle, was ist, wenn ich denen, also ich lerne die kennen, ne? Man hat so ein Gespräch und dann schließt man auch irgendwie damit ab. Und dann trifft man sie mal auf der Straße oder so. Wohnen die denn bei dir im Ort, in der Stadt? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht weit weg wohl, so wie ich gehört habe. Das wäre doch auch komisch, oder? Ach, da würde ich mir jetzt erstmal... Hallo! Da würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Nee, ach Gott, ja. Also wenn dich das wirklich nicht großartig interessiert, dann grüßt man sich und geht weiter. Die grundsätzliche Frage ist, willst du so nah an deine Vergangenheit ran, an deine Wurzeln ran? Näher geht es ja nicht, weil der traurigerweise eine Mutter verstorben ist. Ja. Was ist denn eigentlich mit der Mutter von der Mutter? Das weißt du nicht. Nee, das weiß ich nicht. Keine. Also die gibt es wohl auch noch. Das ist das Letzte, was ich gehört habe vor ein paar Jahren, aber... Janneke, so meine innere Tendenz, ne? Die geht dazu zu sagen, mach es. Weil irgendwann ist es wahrscheinlich zu spät, ne? Ja, das und ich auch schon gedacht. Ich glaube auch, das hat jetzt so viel in dir schon aufgewühlt, dass du denkst da wahrscheinlich ganz viel dran, überhaupt dran die letzte Zeit. Absolut. Ja, ja. Und wenn du es jetzt nicht machen würdest, würdest du vielleicht irgendwann denken, Mann, jetzt ist die alte Frau verstorben. Genau. Ich glaube ja letztendlich, dass du da eigentlich doch auch nur gewinnen kannst. Weil du erfährst einfach etwas über deine Vergangenheit, die Vergangenheit deiner Eltern. Ja. Und somit auch über dich letztendlich ein bisschen mehr. Ja, irgendwie schon, ne? So, und wenn das dann kein gutes Treffen ist und kein gutes Gespräch, na, dann war es das halt, aber du hast es versucht. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist rum. Tausend Dank, ne? Alles Gute wünsche ich dir, Annika. Tschüss. Ciao.